So blieb das Gespräch mit Wintergartendirektor Bernhard Paul vom Zirkus Roncalli Bedeutung auf der Strecke dabei. Schon in unserem Gespräch für meine Kultursendung am 17. November 2002 gab es für Cullen vor allem ein Thema, seine Stadt Berlin und den Reichstag, den er zu einem Star der Kunstszene hatte machen können, mit seiner Passion und mit viel, viel Verhandlungsgeschick. Ein amerikanischer Jude, verlorener Sohn, so Cullen über Cullen, eines polnischen Vaters und einer österreichischen Mutter, so schreibt das Berliner Tageblatt, ist natürlich in New York in der Bronx geboren, kam 1964 als russisch sprechender Journalist zur Radio Liberty nach München, kehrte noch einmal in die USA zurück, um ein Studium an der Columbia University in New York zu beginnen, kam dann aber als Englischlehrer 1964 schon wieder zurück nach Deutschland, diesmal nach Berlin, wo er blieb. Zeitweilig eine Galerie führte, so auch der Tagesspiegel. Kunst war für ihn wichtiger Ausdruck für die Zeitpolitik der Inselstadt Berlin. Eine Stadt voller klassischer Musik und Oper, Museen und Kultur aller Art und preiswert für den jungen Mann, so beschreibt Michael die Wahl. Über 50 Jahre ist er dieser Wahl treu geblieben. Er ist Berliner. Cullen ist nicht nur die seltene Kreuzung von Journalist und Privatgelehrtem, er ist auch Bürger, ein Zeitgenosse, der etwas bewirken will. Er hat sich vielfältig in die laufenden öffentlichen Kontroversen eingemischt, beim Jüdischen Museum etwa, beim Mahnmal auch. Am spektakulärsten geschah das wohl mit jener Postkarte, so der Tagesspiegel, die er an Christo schrieb. Denn schon 1971 war Cullen die Idee gekommen, dem Verpackungskünstler Christo den geschichtsträchtigen Bau des Berliner Reichstages, damals noch an der deutsch-deutschen Grenze zwischen zwei politischen Systemen, als Objekt für eine weitere Verpackungsaktion vorzuschlagen. Er schrieb dem Künstler eine Postkarte, und als dieser sich dafür entschied, unterstützte Cullen die Ausführung, so viel ihm seine inzwischen politischen wie kulturellen Verbindungen die Möglichkeit gaben. Michael S. Cullen gehört zu Berlin, genauer zur kulturellen Szene, auf der er mit hoher Verlässlichkeit bei den meisten einschlägigen Ereignissen auftaucht und wo er längst zur Institution geworden ist, schreibt der Tagesspiegel. Als Cullen und Christo hörten, dass die Entscheidung der Olympischen Spiele auf Sydney gefallen war, da sei ihm klar gewesen, der lange Weg der Verpackung des Reichstages war nun möglich und offen. Ein Großereignis, das Berlin auf die Weltbühne bringen würde. 1993 waren Jahre des Wartens vorbei und 1995 war es endlich soweit. Viele silbrige Stoffbahnen wurden über den historischen Bau in neuen architektonischen Stahlgerüsten, die die alten Steinskulpturen stützten, über das Gebäude drapiert und mit vielen blauen Seilen den silberschimmernden Stoff vertäut. Außer zahlreichen Artikeln und Büchern zum Thema Reichstag, die man auf Amazon findet, leider nicht unter der von ihm mir gegenüber erwähnten Webseite in unserem Interview, ist Cullen gern gesehener Kommentator zu Berlins Reichstag, der Stadtgeschichte und ihrer Wiederherstellung, aber mit politischen Themen in Deutschlands Hauptstadt und drüben in den USA, gibt es auch viele Interviews mit ihm. Die Würdigung zu seinem 70. Geburtstag durch eine Sendung der Deutschen Welle und auch ein Artikel im Tagesspiegel, aus dem ich jetzt gerade mehrfach zitiert habe, zu diesem Tag, dem 9.6.2009, zeigen einen weiterhin sehr engagierten Michael S. Cullen. So freuen wir uns, dass wir Ihnen nun unser Interview im digitalen, weltweiten Format bringen können. Als unser erstes Gespräch im November 2002 stattfand, war das Holocaust-Denkmal in Berlin noch nicht ganz fertig und Cullen hatte gerade als einer der wenigen Nichtdeutschen das Bundesverdienstkreuz erhalten. Er äußerte sich zu Schröder, dem damaligen deutschen Bundeskanzler, und auch zu der Frage, die ihm bei seinen Vorträgen immer wieder gestellt wurde, wie er mit seinem polnisch-jüdischen Abstammung zu dem Antisemitismus, der in Deutschland immer besonders von der Welt mit Sorge beobachtet werde, stünde. Mit den politischen Bewegungen nach rechts könne man leben, weil die Welt ihr Augenmerk darauf richte und es einfach zu viele Menschen gäbe, die Europa als Reiseziel lieben, so der Historiker. Cullen hat sich besonders um die Kultur seiner Wahlstadt Berlin verdient gemacht und wird es weiter tun. Nicht ein wichtiges Gebäude, das er nicht mit seiner guten Beobachtung und mit der Passion des Historikers betrachtet. Wer ihm begegnet, der spürt deutlich seine Passion für Berlin und seine Geschichte. Hören Sie nun mein Gespräch per Telefon von 2002 mit diesem bedeutenden Bürger Berlins, Michael S. Cullen. Mein Name ist Michael S. Cullen, also S. steht da für Stephen. Ich bin Amerikaner, ich bin 1939 in New York geboren, aber ich lebe seit 1964 ab und zu, ab und an und seit 67 absolut an in Berlin, seit 68 sogar in derselben Wohnung, das heißt 34 Jahren in Berlin-Charlottenburg. Dort habe ich lange Zeit eine Galerie gehabt. 1971 habe ich Christo, den Künstler Christo, gebeten oder vorgeschlagen, besser gesagt, das Freistaatsgebäude zu verpacken. Das hat er dann gewollt und das haben wir auch geschafft. Und in der Zwischenzeit wurde ich der Experte über das Reichstagsgebäude. Ich war dann 1992 in der Jury für den Reichstag, die dann den Entwurf von Sir Norman Foster ausgesucht hat. Und ich bin dann an verschiedenen Stellen. Ich bin Träger des Landesverdienstordens von Berlin durch diese Christo-Geschichte. Ich bin ziemlich stark politisch engagiert. Danach wurden bei der SPD in Kulturfragen. Ich habe 15 Bücher geschrieben, ungefähr 200 Artikel für Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland, aber auch in den Staaten über Kulturfragen. Meine Bücher sind über das Reichstagsgebäude, über das Brandenburger Tor, über das Holocaust-Mahnmal, über Denkmäler insgesamt, über den Bezirk Tiergarten für die Historische Kommission zu Berlin. Ich habe auch Artikel geschrieben jetzt in der Zeit über Ground Zero und in der FAZ über das Thema Schloss, Wiederaufbau, ja oder nein. Wie ist Ihre Meinung, ja oder nein? Ich bin nicht ja oder nein dafür, weil ich meine, das ist viel komplexer. Ich möchte gerne, dass die Herrschaften, die das entscheiden sollten, erstmal ein besseres Nutzungskonzept vorlegen und außerdem, dass sie ein bisschen mehr die Umgebung, also städtebaulich ist das ein Problem, aber auch nutzungstechnisch ist das ein Problem, also heißt innen und außen. Und das ist das, wo die Ecke steht, ja? Steht da nicht in der Ecke, wie man vorgeschlagen hat, kann das sein? Nein, das ist also, es gibt ja alle möglichen Vorschläge, es gibt eine Ecke von einem anderen Haus, von der Bauakademie, aber für das Schloss steht nichts mehr, außer Palast der Republik. Ist dort an der Stelle gebaut worden. Das Schloss ist 1950 abgerissen worden von der DDR. Und der Palast steht noch? Der Palast steht noch und wird wohl noch eine Weile stehen. Das ist jetzt mehr oder weniger von Asbest befreit worden. Aber wir werden sehen, was da läuft. Und das zum Holocaust-Mahnmal, das ist auch schon, das wird wohl erst in 2 Jahren vielleicht fertig sein. Ja, wird daran schon gebaut, dass... Nee, da ist immer wieder so gestartet und gestoppt worden, weil die Herrschaften und die Damenschaften dort etwas inkompetent sich agieren und machen Fehler. Die haben jetzt Fehler in der Ausschreibung gemacht. Und dann. Ich dachte, das Konzept sei jetzt klar, nein? Das Konzept ist klar. Mhm. Aber es sind sehr, sehr viele Grabsteine oder so, steinartige. Ja, also 2700, ja, Stelen, kann man sich sagen, so viereckigen Stelen aus Beton, aus grauem Beton. Mhm. Der Architekt hatte zwischendurch Bauchschmerzen damit und wollte vielleicht schwarzen Schiefer aus Spanien haben. Das Kuratorium hat ihm gesagt, nein, es bleibt bei diesem grauen Beton. Aber dann haben sie eine Ausschreibung gemacht und haben irgendwelche Firmen vorgelassen und die Firmen haben sich bei der Vergabekammer beschwert und jetzt müssen sie die Ausschreibung neu machen und zwar ganz europaweit. Das verzögert alles um bestimmt ein Jahr. Oh je. Naja, das ist, wissen Sie, Inkompetenz, ich habe es den Leuten hier erzählt, scheint also überall gut zu funktionieren. Als Inkompetenz, der Grad, denken Sie an diese Immigration and Naturalization Service hier in den Vereinigten Staaten, die ein halbes Jahr nach 11. September die Visen Anträge für drei mittlerweile seit einem halben Jahr toten Terroristen ausgestellt haben. Ja. Oh. Das war am 11. März dieses Jahres. Genau ein halbes Jahr später erhielten diese drei Terroristen ihre Visen. Und die waren schon lange tot. Und man fragt sich, was macht eine Behörde in Washington, die nicht mal Zeitungen liest, um zu wissen, ob diese Leute ein Visum bekommen dürfen oder nicht. Ja. Also es ist unglaublich, aber diese Inkompetenz kann ja überall sein. Und das ist auch... Vielleicht ist sie im Kunstbereich nicht ganz so gefährlich. Ja, genau. Also, aber es, man kann sich dennoch genauso gut blamieren. Ja, naja, nun wird in Berlin sehr, sehr viel gebaut und Sie sind genau dort. Ja. Und Sie waren sicher auch zu einer Zeit dort, wo es sehr rund ging. Mauerfall, Sie waren dort? Ja, klar. Und wie ist das für Sie gewesen? Also ich habe einen sehr weichen Übergang gehabt, weil ich schon, um mein Reichstagsbuch von 83 zu erforschen, viele, viele hundert Stunden in Archiven in der DDR verbringen musste. Mhm. Und so kannte ich vieles dort, was anderen Leuten unbekannt war, über die Arbeitslosigkeit am Arbeitsplatz A und dann B. Als die Mauer fiel, bekam ich einen Anruf, ich möchte helfen bei der Restaurierung des Brandenburger Tores schon damals, 1990. Mhm. Und ich war der einzige Wessi, um diesen Begriff zu benutzen, dabei in dieser Baugruppe. Mhm. Und habe sozusagen also denen aus dem Osten einen weichen Übergang in den Westen und umgekehrt ermöglicht, sodass wir also eine sehr, sehr glatte Art und Weise hatten, also diese Dinge zu machen. Aber für manche Leute ist das sehr schwer gewesen und schwer geworden und es ist nach wie vor für sie schwer. Ich habe keine Probleme. Mhm. Für mich war immer eine einheitliche große Stadt, mhm, mit unterschiedlichen Bezirken. Ich bin aus New York, ich kenne manche Teile von New York nicht und ich kenne London, aber ich kenne manche Teile von London nicht und ich bin in Berlin, ich kenne manche Teile von Berlin nicht. Das ist eine sehr große Stadt. Ja. Ja, und jetzt hat es Sie nach Tampa, Florida gebracht. Ja. Und sagen Sie mal, was Sie hier in Amerika zurzeit machen. Das ist ja auch deutsch gesponsert, insofern ist das sicher auch für unsere Hörer sehr interessant. Ja, also ich bin zwar also von Deutschland aus bezahlt worden, aber nicht in meiner Meinung. Aber ich hatte den Vorschlag gemacht, bei dem Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart Vorträge zu halten über die gegenwärtige Stimmungslage zwischen USA und Deutschland, zwischen USA und Deutschland, weil ich mir Sorgen gemacht habe, dass da irgendwelche irreparable Schaden entstehen könnten. Und der Mann hat mich dann gebeten, hier insgesamt 7 Gespräche oder Vorträge zu halten und noch einige Termine, sodass ich insgesamt, bevor ich Amerika innerhalb von 9 Tagen bereist haben werde, 9 Termine gehabt habe. Mhm. Und die Termine alle in Florida oder in Nein, USA? Also ich habe nicht alle, nee, also in Florida die meisten. Ich bin gekommen am Montag, dem 11. Mhm. Nach direkt nach Washington, mhm, über Paris nach Washington. Dort habe ich Gespräche geführt bei der deutschen Botschaft. Mhm. Dann und auch Pressegespräche. Dann bin ich nach Fort Myers, Florida geflogen, um in Naples bei der German American Business Chamber zu sprechen. Southwest Chapter, glaube ich. Ich weiß es nicht so ganz genau. Dort haben wir am Donnerstag geschehen. Donnerstag Mittag zu Lunch. Abendessen oder ein Abendsoiree bei dem deutschen Deputy General Counsel Holger Ziegler in Miami, also an einem Tag Naples, Miami, nachmittags und zwei Termine gleich. Also dann am nächsten Tag früh, morgens am Freitagvormittag, war ich in Boca, dort vor dem American Council on Germany, the American Jewish Committee, ein Frühstücksgespräch geführt von 8 bis 9 und dann wiederum um Mittagessen wiederum in Miami bei der German American Business Chamber bei Monica Böhm, die sie die sie auf mich verwiesen hat. Das war in der Bankers Club in Miami. Mhm. Und dann nachmittags nach Tampa geflogen. Mhm. Sie sehen schon, das ist ein ziemlich gepacktes... ja, man hat sie sehr an Zielorte gebracht, die interessant sind. Und aber auch Florida, Sie haben gemerkt, wie weit alles voneinander entfernt ist. Ja, klar. Man vergisst das mit Florida oft. Ja, ich bin nicht zum ersten Mal in Florida. Ich bin, meine Schwester wohnt hier in Lakeland. Mhm. Die habe ich dann gestern gesehen. Mhm. Also, und, ein bisschen Familienurlaub gemacht, einen halben Tag. Also einen halben Tag, so 5-6 Stunden, ja, genau so. Aber ich bin auch schon ein paar Mal in Lakeland gewesen. Sie hat früher in Miami und in Fort Lauderdale in Boca Raton gewohnt und ich habe sie auch dort manchmal besucht. Meine Eltern sind hier in Ruhestand gegangen vor vielen, vielen, vielen, vielen Jahren und sind auch hier gestorben und beerdigt. Mhm. Also es ist alles schon, also nicht so ganz anders. Ich bin schon auch mal in Tampa gewesen, mhm. aber es ist viele Jahre her. Ich bin sogar in Sarasota gewesen. Mhm. Aber und ich bin in Orlando gewesen und ich bin in natürlich Miami und Boca und Fort Lauderdale und Miami Beach. Und ich war ja hier 1983 bei dem Projekt von Christo Surrounded Islands. Ja, die schöne rosa Insel. Die schöne rosa umgebenen Insel, Surrounded Islands. Und das war ja schon 2 Wochen wunderbares Leben und Arbeiten und viel Spaß mit den lieben Künstlern. Und wie kamen Sie dazu? Haben Sie ihn beraten oder Also die Idee, das Reichstagsgebäude zu verpacken, kam von mir 1971. Mhm. Und seit dieser Zeit, das ist 31 Jahre her, bin ich mit Christo und Jean-Claude befreundet. Mhm. Und wenn man mit denen befreundet ist, dann macht mit an allen Projekten, wo man kann. Aha. Und man wird so zum, das amerikanische schöne Wort ist Gopher. Eingespannt für ihre Zwecke. Eingespannt für ihre Zwecke. Ja. Go for this, go for that, go for something else. und das tue ich gut und gerne. Da war ich in Miami dabei, 2 Jahre später bei dem Pont Neuf. Und das war alles gar nicht so einfach, denn ich glaube, die Verhandlungen liefen alle gleichzeitig. Da gibt es einen schönen Film drüber, wie schwierig das war. Die Insel heißt dieser Film. Und Sie werden mich dort in diesem Film auch sehen können. Und auch der Film über den Reichstag werden Sie mich auch schon im Bild und Ton sehen können. Es war in diesem Sommer eine Ausstellung von Christos Werken in der National Gallery in Washington. Ja, Washington. Und also ich habe zwar die Ausstellung selber verpasst, aber das Video gibt es also zu kaufen oder gab es dort. Und es ist wirklich hochinteressant. Also dass solche Projekte wirklich Jahre und Jahrzehnte brauchen und Politiker und Geschäftsleute und alle, die da etwas sagen wollen, haben, es sagen haben, die muss man dann überzeugen und das dauert. Das war meine Aufgabe in Deutschland mit dem Reichstag. Das hat ja nur 23 Jahre gekostet. Ja, aber ich meine, es war ja auch in der Zeit, wo dann alles sich änderte und der Reichstag dann ja auch zu einem außerordentlich wichtigen Gebäude wieder wurde. Ja, das ist eben genau der Fall. Und ich war nicht daran unbeteiligt, weil ich 1983 schon, um das Christo-Projekt ein bisschen zu fördern, das erste Buch über den Reichstag überhaupt verfasst habe und veröffentlicht habe. Mhm. Und daher habe ich diesen Landesverdienstorden. Mhm. Also ich habe mich sozusagen, wie die Bundestagsabgeordneten sagen, nämlich um den Bundestag und den Reichstag verdient gemacht. Gehen Sie denn jetzt ab und zu mal rein und haben das Gefühl, dass Sie das mit, wie soll ich sagen, dass Sie eine ganz besondere Beziehung dazu haben? Ja, das ist so. Ich werde auch häufig angerufen von Herrn Thierse und von seiner Verwaltung, um mich an Gesprächen zu beteiligen. Und außerdem haben sie mich gebeten, ich habe einen regelrechten Auftrag dafür bekommen, die Reichstagsgeschichte bis in die jetzige Zeit vorzuschreiben. Mhm. Und das tue ich gerade jetzt. Sehr interessant. Ja, also das heißt, es gibt bald wieder ein neues Buch. Genau. Kann man denn Ihre Bücher auch in Amerika finden oder ist das mehr eine deutsche Sache? Sie können sie natürlich alles über Amazon.com bekommen, aber die Dinge sind auf Deutsch und sie sind natürlich nicht in Buchhandlungen hier. Ja. So einfach, aber bestellen kann man sie schon, wenn sie meinen Namen in Google. Sie haben mir erzählt, dass Ihre Bücher zur Verfügung sind, aber meistens auf Deutsch. Ja, eigentlich alle meine Bücher sind auf Deutsch. Es gibt eine kleine englische Übersetzung von einem kleinen Reichstagsbuch, was irgendwie im Handel ist. Mhm. Und ansonsten null. Und dann ist auch noch, es gibt ein kleines englisches Büchlein auch über das Brandenburger Tor, was ich gemacht habe. Wenn Sie jetzt hier in Amerika sprechen über die deutsch-amerikanischen Beziehungen und was interessiert die Leute hier am meisten und was sind Sie am meisten gefragt worden? Die meisten wollen wissen, also zwei Fragen. Einmal, warum hat Schröder Amerika sozusagen einen Korb gegeben? In der Irak-Frage. Natürlich. Und die andere ist mehr oder weniger, wie ist das mit dem Antisemitismus in Deutschland. Mhm. Und wie ich diese Fragen beantworte, ist also mein eigentlicher Vortrag oder eigentlich Gespräch war, what makes Germany tick? Also warum macht Deutschland so? Ich beantworte die Frage so, dass in der Tat habe ich das Gefühl, Schröder war in der Form nicht in Ordnung mit diesem Spruch, unter keinen Umständen mit Irak, aber in der Sache behaupte ich, dass er recht hat. Und zwar nicht nur er, sondern viele Millionen Amerikaner, die dieser Meinung sind wie er, erstmal nicht so schnell mit Krieg anfangen. Ich meine in der Form, weil wenn er es viel einfacher haben können, wenn er einfach gesagt hätte, mich verbietet das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 26, Paragraph 1, die Teilnahme an einem Aggressionskrieg. Ja, das haben viele von uns auch gedacht, dass Deutschland ja gar nicht durfte. Ja. Und dieses Gesetz gibt es noch, ja? Das besteht noch. Es ist ein Grundgesetz. Mhm. Und zwar auf express, ausdrücklichen Wunsch der Alliierten 1949, USA, und die das Grundgesetz mehr oder weniger irgendwie zu Gesicht bekommen haben, haben gesagt, keine Kriege und Deutschland, Berlin ist nicht die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Diese zwei Dinge sind auf jeden Fall auf alliierten Wunsch in dieses Grundgesetz einklagen. Dieses Grundgesetz gilt nach wie vor. Können Sie jederzeit im Internet... Obwohl Berlin jetzt doch die Hauptstadt ist. Obwohl Berlin die Hauptstadt ist. Also das muss ja geändert worden sein. Das ist geändert. Das, an diesem Punkt hat sich das Grundgesetz ist geändert worden. Das heißt, es ist ein Vertrag abgeschlossen worden zwischen der Bundesrepublik und der DDR und den vier Siegermächten, den 2+4-Vertrag. Der sagt, also die Deutschen können ihre Sachen selber regeln. Das Einzige, was... Und wann war das? Das war 1990. Und das war die Grundlage für die Wiedervereinigung. Und zu der Zeit ist aber nicht diese andere Sache geändert worden. Nein. Also das ist immer noch im Grundgesetz. Nach wie vor im Grundgesetz. Und ist da eine Bestrebung, das zu ändern? Das müsste ja geändert werden, wenn Deutschland sagt, ja, wir gehen. Das würde passieren müssen, aber ich sehe keine Bestrebungen. Mhm. Außerdem hat die Opposition genau gesagt, sogar der Stolpe ging einen Schritt weiter, wir würden sogar nicht mal die Stützpunkte in der Bundesrepublik den Amerikanern zur Verfügung stellen, wo dann die Schröder-Regierung haben gesagt, wir brauchen denen nicht zu stimmen, denn es gibt einen Vertrag, wo sie autark sind und sie können ihre Stützpunkte benutzen, wofür sie wollen. Also das braucht man darüber nichts zu braucht man gar nicht darüber zu debattieren und auch nicht zu beschließen und auch man kann es auch den Amerikanern nicht verweigern. Und wie ist denn jetzt die andere Frage mit dem Antisemitismus in Deutschland? Ja, ich bin der Meinung, dass es... Nun ist Ihr Publikum natürlich jüdisch gewesen, vorwiegend, dem Sie jetzt hier gesprochen haben. Ja, also nicht bei dem Business Chamber, aber bei anderen Gemeinden schon so. Und es ist auch im Interesse des Konsulats, dass ich auch über dieses Thema spreche und ich werde das auch in New York tun, in zwei verschiedenen Gruppen, übermorgen. Und wie sehen Sie es? Ich sehe, dass es Antisemitismus gibt, dass es aber auch nicht so schlimm ist, wie es irgendwie manchmal geschildert wird. Das wird ja hier in Deutschland, in den USA sehr vergrößert, also vergröbert, übertrieben dargestellt. Eine Mugging irgendwo von Juden oder sonst was in Berlin oder sonst was wird viel größer als viel bedeutender gemacht, als es in der Realität ist. Die American Jewish Committee hat eine Rating, eine Art von Bewertung des Antisemitismus in verschiedenen europäischen Ländern und Deutschland ist im untersten Drittel. Da sind viele andere Länder und Staaten und Gemeinden, die viel, viel schlimmer sind. Also die Bundesrepublik Deutschland. Nur ist man hier, besonders in Amerika, allergisch, wenn es irgendwie in Deutschland passiert. Ganz klar. Aber objektiv ist es nicht so schlimm. Ich habe dem Konsul gestern erzählt von dem Antisemitismus, den ich hier in Amerika erlebt habe. Selber erlebt habe. Ich bin selber Jude und ich lebe aber in Berlin seit 40 Jahren, ohne dass ich irgendwie Angst haben müsste, auf der Straße zu gehen oder mich im Fernsehen zu zeigen oder mein Name zu drucken oder sonst was und so weiter. Das wäre alles. Sind Ihre Verwandten deutsch gewesen? Nee, die waren polnische Juden und russische Juden, nicht deutsche Juden. Also Ihr Grund, nach Berlin zu gehen, war nicht in irgendeiner Weise familienbezogen? Nein, es war der Kultur wegen. Und weil ich also ein ziemlich begeisterter Musikmensch bin, dort gibt es Musik am laufenden Bande sozusagen. Ja. Und ohne Musik würde ich nicht leben wollen. Und ich kann. Und dort ist es wirklich reichlich. Ich bin zwar New Yorker und es gibt in New York eine Menge Musik, wie wir wissen und so weiter. Also für mich ist Musik Beethoven, Mozart, Bach in der Hauptsache. Alles andere ist sozusagen also danach rangierend. Viele Freunde in der Musikwelt und viele Bekannte. Das ist ja. Da ist Berlin also für Sie ein Mekka. Jawohl. Das ist natürlich schon mit drei Opernhäusern. Und ich bin auch im Board des Konzerthauses am Gendarmenmarkt. Interessant ist, dass ein Freund von mir in Amerika, in Deutschland auch Cello spielt. Ein sehr berühmter Mensch. Das ist Otto Schilly, der Innenminister. Ja. Das ist auch ein sehr begnadeter Cellospieler. Ja, also ich meine, in China musste man ja Gedichte schreiben können als Staatsbeamter. Ja. Und vielleicht ist das keine schlechte Sache. Nein. Man dann Kulturmensch ist. Also die Klavierspieler sind mir ein bisschen suspekt. Harry Truman, Richard Nixon, das sind beide Klavierspieler gewesen. Spielen Sie denn selber auch ein Instrument? Ich spiele Klavier, ja. Ja, na sehen Sie, also dann haben Sie sicher auch da Kollegen. Und machen Sie das denn professionell oder ist das auch zum Spaß? Nein, zum Spaß und nur für mich, nicht mal für meine Freunde. Ja, für mich selbst. Nur für Sie selber, naja. Ja, was sehen Sie in der Zukunft? Gibt es etwas, was Sie an großen Projekten haben, außer diesem Reichstagsbuch? Das ist sicher zeitfüllend. Ja, das wird schon, also es kommt einiges zusammen. Also was kommt jetzt? Kommt also mein Reichstagsbuch, das wird so 2004 sein. Das wird so 352 Seiten sein. Und ich will auch noch wiederum mein Buch über das Brandenburger Tor erweitern. Ich habe gerade einen Film abgeschlossen über das Brandenburger Tor, das gesendet worden ist hier, in Deutschland. Also am 3. Oktober war der Wiedervereinigungsfeier und auch am 8. November. Und vorgesehen ist, dass ich mich an einem Film beteilige über die amerikanische Botschaft in Berlin, das heißt die Geschichte der deutsch-amerikanischen Beziehungen anhand der Botschafter, die seit 1797 da sind, da waren. Und dann kommt noch ein verrücktes Buch nächstes Jahr zur Buchmesse über einen Deutschen, der in Amerika gelebt hat im 19. Jahrhundert und meinte, Kaiser Wilhelm II. Hätte ihn etwas Böses angetan und er hat den Kaiser zu einem Duell herausgefordert und seine ganze Unterlagen, der ist dann in eine Irrenanstalt gekommen, die liegen in Berlin und ich habe sie ausgewertet und da kommt ein kleines Büchlein von etwa 180 Seiten über diesen verrückten Lebenslauf, ein irrlichtender Reichsbürger in Amerika. Und wie hieß der Mann? Der hieß Richard Gördler, der war der Onkel des Widerstandsgördlers. Gördler. Richard Gördler. Das sagt mir gar nichts, aber. Gördler war der Leipziger Oberbürgermeister, der auch 1944 von den Nazis wegen Beteiligung an dem Komplott gegen Hitler hingerichtet wurde. Also. Das war also ein Verwandter. Karl Gördler, das war sein. Ich schreibe ein Buch über seinen Onkel. Aha. Die waren alle sehr, sehr aktiv, diese Leute. Ja, genau. So. Also alles ist eine wunderbare Geschichte, das können Sie schon mal mitbekommen. Und dann, wenn Sie etwas im Übrigen sagen, wenn Sie wissen wollen, was ich alles tue und gemacht habe, es gibt eine CV von mir im Web unter der URS www.berliner-reichstag.net. berliner-reichstag.net. berliner-reichstag.net. Und da schaut man unter Ihrem Namen oder das? Da wird man, mein Name, dann ist es eigentlich meine Website, ja. Mhm. Dann wird man da, also ich habe nicht sehr viel drauf, aber momentan ist mein Lebenslauf drauf. Okay. Da sind die Publikationen, auch wo man mich E-Mail-mäßig erreichen kann. Prima. Und so ist das relativ... Na, vielleicht kommt da ja ein Dialog zustande mit unseren Hörern. Man weiß ja nicht, wer im Internet sitzt, hier oder dort. Ja, dann werden Sie sehen, also wenn die Leute mich anrufen und sprechen wollen, gerne. Ich bin, ich komme gerne wieder zurück und spreche gerne wieder hier, wenn ich eingeladen werde. Mhm, Ich wünschte mir etwas besseres Wetter, bitte. Ja. Ja, wir haben gerade ein paar Regentage erwischt, aber das ist ja sehr ungewöhnlich für uns. Also wir haben sonst immer blauen Himmel. Ja, und haben Sie die zwei Tage in Tampa, die mal verhangen sind, erwischt. Genau. Das ist natürlich schade, aber ich nehme an, dass die Miami-Küste etwas blauer war. Nein? Ja, klar, wir haben aber auch etwas Regen dort, aber ich habe das schon trotz. In Naples war das Wetter super schön, ja. Nächstes Mal bieten wir Ihnen dann ein Hurricane und dann können Sie restlos ein neues Buch schreiben über das Wetter in Florida. Ja, gut. Ja. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Gerne. Und wünsche Ihnen viele weitere Projekte, die sehr positiv auf die deutsch-amerikanische kulturelle Landschaft wirken und auch auf die geschäftliche, so wie ich das sehe, haben viel mehr Geschäftsleute an Ihnen Interesse gezeigt auf einmal. Das ist auch sehr interessant. Ja, also grüßen Sie, oder ich grüße von hier aus also meine deutsche Zuhörer hier in der Gegend, in der Umgebung, in der Region. Mhm. Und ich freue mich, wenn die Leute mich anschreiben. Mhm. Und ohne Junk-E-Mail, ohne Spam, mich irgendwie auf Dinge hier aufmerksam machen. Das ist sicher sehr interessant. Ich will bestimmt über meine Reise schreiben, wenn ich zurück in Deutschland bin. Ja, ich hoffe, dass es viele positive Dinge gab für Sie. Und die Deutsche Funksendung bedankt sich auch herzlich bei Ihnen. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bedanken. Ich bin dankbar für die Begegnung mit diesem interessanten und sehr intensiven Menschen. Michael S. Collins' bedeutendstes Buch heißt Der Reichstag, Symbol deutscher Geschichte und ist auf Amazon zu finden. Hierzu schreibt Amazon, im Reichstagsgebäude spiegelt sich wie nirgends sonst in Deutschland die wechselvolle deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und jetzt natürlich auch des 21. Der Historiker und Publizist Michael S. Cullen erzählt in seinem Buch von den schwierigen Planungen vom parlamentarischen Alltag im Kaiserreich und in der Weimarer Republik, vom Missbrauch und Zerstörung in der Zeit des Nationalsozialismus, von den Debatten des Kalten Krieges, von der spektakulären Verhüllung durch Christo und Jean-Claude im Jahre 1995 und vom Wiedereinzug des deutschen Parlaments. Wer gerne noch das Deutsche Welle-Interview auf Englisch sehen möchte, findet hierzu unser Link in unserem Blog. Und da geht es um Inside Germany, Guest Historian Michael S. Cullen. Dieses Interview wurde auf Englisch geführt und zwar am 10. Juni 2015 wurde es in der Deutschen Welle dann im Internet eingestellt. Am Mikrofon war wie immer Susanne Nielsen und an der Technik unser Produzent Bill Davidson. Wir wünschen Ihnen eine tolle Woche, ein schönes Wochenende jetzt noch vorher und bis wir uns wiederhören am Sonntag kommender Woche mit einer neuen Sendung. Tschüss, ciao, bye bye, seien Sie nett zueinander und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com. germanradioshow.blogspot.com. Nun